Im siebenten Jahr aber, im fünften Monat, am zehnten des Monats, erschienen Männer von den Vornehmen Israels, um Jahwe zu befragen, und ließen sich vor mir nieder. Da erging das Wort Jahwes an mich folgendermaßen: Menschensohn, rede mit den Vornehmen Israels und sprich zu ihnen, so spricht der Herr Jahwe, mich zu befragen kommt ihr? So wahr ich lebe, ich lasse mich nicht von euch befragen, ist der Spruch des Herrn Jahwe. Willst du sie aber richten, willst du richten, o Menschensohn, so tue ihnen die Gräuel ihrer Väter kund und sprich zu ihnen, so spricht der Herr Jahwe, an dem Tage, da ich Israel erwählte, da erhob ich den Nachkommen des Hauses Jakob meine Hand zum Schwur und macht mich ihnen kund in Ägypten. Da erhob ich ihnen meine Hand und sprach, ich bin Jahwe, euer Gott. An jenem Tag erhob ich ihnen mein Hand und schwur, dass ich sie aus Ägypten hinausführen wolle in ein Land, das ich für sie ausgekundschaftet hatte, das von Milch und Honig überfließt, ein Kleinod ist es unter allen Ländern. Und ich sprach zu ihnen, werft ein jeder die vor euren Augen stehenden Scheusale fort und an den Götzen Ägyptens verunreinigt euch nicht. Ich bin Jahwe, euer Gott. Aber sie waren widerspenstig gegen mich und wollten nicht auf mich hören, die Scheusale ihrer Augen warfen sie nicht fort und die Götzen Ägyptens ließen sie nicht fahren. Da gedachte ich meinen Grimm über sie auszuschütten, meinen Zorn an ihnen zu erschöpfen inmitten des Landes Ägypten. Doch ich tat's nicht um meines Namens willen, damit dieser nicht entweiht würde vor den Augen der Völker, in deren Mitte sie waren, vor deren Augen ich mich ihnen kundgetan hatte, indem ich sie aus Ägypten herausführte. Und ich führte sie aus Ägypten heraus und führte sie in die Wüste, und ich gab ihnen meine Satzungen und set ihnen meine Rechte kund, die der Mensch üben soll, damit er sein Leben durch sie erhalte, auch meine Sabbate gab ich ihnen, dass sie ein Zeichen seien zwischen mir und ihnen, damit man erkenne, dass ich, Jahwe, es bin, der sie heiligt. Aber das Haus Israel war widerspenstig gegen mich in der Wüste, nach meinen Satzungen wandelten sie nicht und meine Rechte verachteten sie, die der Mensch üben soll, damit er sein Leben durch sie erhalte, und meine Sabbate entweihten sie sehr. Da gedachte ich meinen Grimm über sie auszuschütten in der Wüste, um ihnen den Garaus zu machen, aber ich tat's nicht um meines Namens willen, damit dieser nicht entweiht würde vor den Augen der Völker, vor deren Augen ich sie herausgeführt hatte. Doch erhob ich ihnen meine Hand in der Wüste und schwur, dass ich sie nicht in das Land bringen wolle, das ich ihnen verliehen hatte, das von Milch und Honig überfließt, ein Kleinod ist unter allen Ländern. Weil sie meine Rechte verachteten und nach meinen Satzungen nicht wandelten und meine Sabbate entweihten, denn ihr Herz ging ihren Götzen nach. Doch ich hatte zu viel Mitleid mit ihnen, um sie zugrunde zu richten, und machte es mit ihnen nicht gar aus in der Wüste. Und ich sprach zu ihren Söhnen in der Wüste, wandelt nicht nach der Gewohnheit eurer Väter und beobachtet nicht die von ihnen befolgten Rechte und verunreinigt euch nicht an ihren Götzen. Ich bin Jahwe, euer Gott, nach meinen Satzungen wandelt und meine Rechte beobachtet und übt sie. Und meine Sabbate haltet heilig, dass sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch, damit man erkenne, dass ich, Jahwe, euer Gott, bin. Aber auch die Söhne waren widerspenstig gegen mich, nach meinen Satzungen wandelten sie nicht und meine Rechte beachteten sie nicht, dass sie sie geübt hätten, die doch der Mensch üben soll, damit er sein Leben durch sie erhalte, meine Sabbate entweihten sie. Da gedachte ich meinen Grimm über sie auszuschütten, meinen Zorn an ihnen zu erschöpfen in der Wüste. Doch ich zog meine Hand wieder zurück und tat's nicht um meines Namens willen, damit dieser nicht entweiht würde vor den Augen der Völker, vor deren Augen ich sie hergeführt hatte. Doch erhob ich ihnen meine Hand in der Wüste und schwur, dass ich sie unter die Völker zerstreuen und in die Länder versprengen wolle, weil sie meine Rechte nicht übten und meine Satzungen verachteten und meine Sabbate entweihten und ihre Augen an den Götzen ihrer Väter hingen. So gab ich ihnen denn Satzungen, die nicht ersprießlich waren, und Rechte, durch die sie nicht ihr Leben erhalten konnten. Ich machte sie unrein durch ihre Opfergaben, dadurch, dass sie alles, was den Mutterschoß durchbricht, dem Feuer weihten, um ihnen ein Grausen einzuflößen, damit sie erkennen sollten, dass ich Jahwe bin. Darum rede zum Hause Israel, o Menschensohn, und sprich zu ihnen, so spricht der Herr Jahwe, weiter haben mich eure Väter dadurch verhöhnt, dass sie von mir abtrünnig wurden. Als ich sie in das Land gebracht, dessen Verleihung ich ihnen zugeschworen hatte, und sie irgendwo eines hohen Hügels und eines dicht belaubten Baumes ansichtig wurden, so schlachteten sie daselbst ihre Opfer und brachten daselbst ihre widerwärtige Gabe dar und stellten daselbst ihre lieblich duftenden Opfer auf und spendeten daselbst Trankopfer. Da sprach ich zu ihnen, was ist das für eine Höhe, zu der ihr da hochsteigt? Darum gibt man ihr den Namen Höhe bis auf den heutigen Tag. Darum spricht zum Hause Israel, so spricht der Herr Jahwe, wollt ihr euch in der Weise eurer Väter verunreinigen und ihren Scheusalen nachhuren? Ja, durch das Darbieten eurer Opfergaben, dadurch, dass ihr eure Söhne durchs Feuer gehen lasst, verunreinigt ihr euch an allen euren Götzen bis auf diesen Tag, und ich sollte mich von euch befragen lassen, Haus Israel? So wahr ich lebe, ist der Spruch des Herrn Jahwe, ich will mich nicht von euch befragen lassen. Und das, was euch in den Sinn kommt, soll gewiss nicht geschehen, dass ihr denkt, wir wollen den übrigen Völkern gleichen, den Geschlechtern der Heidenländer, indem wir Holz und Steine verehren. So wahr ich lebe, ist der Spruch des Herrn Jahwe, mit starker Hand und ausgerecktem Arm und mit ausgeschüttetem Grimme will ich mich als König über euch erzeigen. Und ich werde euch aus den Völkern herausführen und euch sammeln aus den Ländern, in die ihr zerstreut wurdet, mit starker Hand und ausgerecktem Arm und ausgeschüttetem Grimm, und werde euch in die Wüste inmitten der Völker bringen und daselbst mit euch rechten von Angesicht zu Angesicht. Wie ich in der ägyptischen Wüste mit euren Vätern gerechtet habe, so werde ich auch mit euch rechten, ist der Spruch des Herrn Jahwe. Und ich werde euch unter dem Stabe hindurchgehen lassen und euch in Fesseln bringen. Und ich scheide von euch aus, die sich gegen mich empörten und von mir abfielen. Aus dem Lande, wo sie als Fremdlinge weilten, will ich sie herausführen, aber ins Land Israel sollen sie nicht gelangen, damit ihr erkennet, dass ich Jahwe bin. Ihr aber, Haus Israel, so spricht der Herr Jahwe, geht hin und verbrennt ein jeder seine Götzen, dann aber, solltet ihr wirklich nicht auf mich hören? Werdet ihr meinen heiligen Namen noch länger durch eure Opfergaben und eure Götzen entweihen? Vielmehr auf meinem heiligen Berg, auf der Bergeshöhe Israels, ist der Spruch des Herrn Jahwe, da wird mir dann insgesamt das ganze Haus Israel dienen, da werde ich sie gnädig annehmen und da werde ich eure Hebeopfer und eure Erstlingsgaben, alles, was ihr an heiligen Gaben darbringt, begehren. Als einen lieblichen Geruch will ich euch gnädig annehmen, wenn ich euch aus den Völkern herausführe und euch aus den Ländern sammle, in die ihr zerstreut wurdet, und will mich an euch vor den Augen der Völker als den Heiligen erweisen. Da sollt ihr dann erkennen, dass ich Jahwe bin, wenn ich euch in das Land Israel bringe, in das Land, dessen Verleihung ich euren Vätern einst zugeschworen habe. Da werdet ihr dann eures Wandels und aller eurer schlimmen Taten gedenken, durch die ihr euch verunreinigt habt, und werdet vor euch selbst Ekel empfinden wegen aller der Schlechtigkeiten, die ihr begangen gabt. Und ihr sollt erkennen, dass ich Jahwe bin, wenn ich so mit euch verfahre um meines Namens willen, nicht. Gemäß eurem bösen Wandel und euren verruchten Taten, O Haus Israel, ist der Spruch des Herrn Jahwe.